die Tristesse entfliehen, das ist Freiheit, das ist Freiheit. Mit den Wolken fortzuziehen, das ist Freiheit. Mein Leben gern für dich frei.